WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung zu Wochenbeginn. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir beginnen eine neue Talkwoche, die ein bisschen kürzer ist wegen des Feiertages am Freitag. Aber wir fangen wie immer montags mit einer freien Themennacht an. Ihr könnt euch gerne melden zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne sprechen wollt. Ich frage euch zusätzlich noch, habt ihr gestern Günther Jauch gesehen? Und wie fandet ihr den Imam, der dort aufgetreten ist? Es gab ja heute eine Welle der Empörung über diesen Mann im Netz und viele haben gesagt, dass er alles an sich gerissen hat. Wie habt ihr das gesehen? Was ist eure Meinung dazu? Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr. Und der erste Anruf heute Nacht ist Simon. Simon ist 37. Guten Morgen, Simon. Hallo, Domian. Hallo, Simon. Grüß dich. So. Ja, genau. Um was geht's? Ich nehme mal Bezug auf einen Anrufer letzter Woche. Der hatte einen Sexualpartner, der ihm verheimlicht hat, dass der HIV-positiv ist. Ich erinnere mich gut. Ja, genau. Und das Gleiche ist mir auch widerfahren, und zwar mit einer Frau. Das war vor 3 Jahren. Ich habe sie kennengelernt, Arbeitskollegin von mir. Wir sind uns näher gekommen, haben also uns schon ein paar Wochen gekannt. Irgendwann sind wir dann intim geworden, das erste Mal, ohne Verhütung, ohne Schutz. Warum? Gute Frage. Du bist 37. Also, es war meine Liebe, große Liebe meines Lebens. Ich war in diesem Moment einfach nur auf diese Frau fixiert und ich habe gedacht, also nur die und keine, und sie hat auch länger keinen Partner gehabt. Also ja, natürlich. Du hast recht, ich weiß, was du Okay. Brauchen wir nicht drüber reden. Auf jeden Fall habe ich mit ihr geschlafen ohne Schutz, das erste Mal, das zweite Mal, nach dem dritten Mal ist sie plötzlich ganz verwechselt, also ganz verändert. Sie geht in die Küche, zündet sich eine Zigarette an und ich gehe hinterher, ich war ganz verdutzt und frage sie, ja, was ist denn los? Und so sagt sie, ja, du kannst jetzt gehen. Ich so, wieso soll ich jetzt gehen? Ja, und geh morgen zum Arzt oder geh zum Arzt die nächsten Wochen und lass dich untersuchen. Ich so, was, wovon redest du? Und ja gut, dann habe ich natürlich nachgebohrt und da sie das mit Arzt gesagt hat, habe ich natürlich eins und eins zusammengezählt, habe mir dann schon gedacht, dass dann irgendwie sowas sein sollte und habe sie dann spontan darauf angesprochen. Achso, diese Ungeheuerlichkeit ist dir dann schon gleich so genau, Kopf geschossen. Genau, also weil sie ja gleich sagte Arzt und Testen und so, na ja gut, dann liegt das natürlich nahe, dass sie entweder irgendwie Hepatitis hat oder HIV-positiv oder sonst hast irgendwas. Hast du sie dann klar gefragt? Geht es um das? Genau. Und dann habe ich sie klar gefragt, habe gesagt, sag mal, bist du HIV-positiv? Und dann hat sie genickt. Und dann ist es mir erstmal für 3-4 Sekunden ganz heiß und kalt den Rücken hochgelaufen. Ja. Und dann war die nächste Reaktion, ich habe sie in den Arm genommen, habe ihr einen Kuss gegeben, habe gesagt, ist mir egal. Ich liebe dich, ist meine große Liebe und ist mir egal. Ich unterstreiche nochmal, du bist 37. Ja. Du hast sie in den Arm genommen. Ich habe sie in den Arm genommen. Und bin einfach, hab gesagt, weißt du was? Ich hätte sie nicht in den Arm genommen. Ja, jeder vernünftige hätte wahrscheinlich. Ich hätte sie weggestoßen. Ja. Wieso belügst du mich? Es ist ja eine Lüge, indem man das nicht sagt. Wieso sagst du nicht, warum machst du nicht reinen Tisch? Es ist eine gefährliche Lüge. Es ist ja nicht nur eine Lüge. Es ist ja, es kann ja viel dabei passieren. Ja, ich meine, das wissen wir ja. Wie hat sie denn erklärt, dass sie nichts gesagt hat? Ja. Ich habe mit ihr ein paar Monate später oder ein paar Wochen später habe ich ihr, mir lag das dann auch mal auf der Seele und habe dann zu ihr gesagt, pass mal auf, das kannst du nicht bringen. Das kannst du einfach nicht bringen, du musst offen sein. Das hast du erst ein paar Wochen später gesagt? Ja, ja, ich muss dazu, ich muss gleich weiterziehen, wie es dann weiterging. Ja, bitte. Wie sich die Sache noch weiterentwickelt hat. Also auf jeden Fall habe ich sie darauf angesprochen und die Argumente von ihr waren einfach, ja, sie weiß nicht, wie die Leute darauf reagieren und ihre Werte sind so gut. Mhm. Naja. Mhm. Um jetzt aber da anzuknüpfen, nachdem sie mir das gesagt hat, haben wir uns erstmal die ganze Nacht unterhalten drüber. Und ich war natürlich Laie in dem Thema. Ich meine, was weiß man schon über HIV, wenn man sich jetzt nicht wirklich damit beschäftigt? Man weiß jetzt ein bisschen was, aber man ist natürlich jetzt kein Fachmann. Mhm. Und ich habe dann natürlich am nächsten Tag habe ich auch erstmal gegoogelt, um mir erstmal Wissen anzueignen. Mhm. Und dann ab dem Tag, wo sie mir das gesagt hat, ist sie auch ganz offen mit mir drüber, mit dem Thema umgegangen, komischerweise. Ja gut, da war es ausgesprochen. Da war es ausgesprochen. Und zwar eine Woche später, sie musste ja immer zu diesen 3-Monats-Checks in die Klinik. Und da sind wir dann gemeinsam hin. Das war zufällig dann auch 1-2 Wochen später. Sind wir dann gemeinsam dahin und da hat mich der Arzt auch vorgestellt und hat gesagt, wenn du fragen willst, frag alles, was du fragen willst. Mhm. Naja, und dann hat diese ganze Geschichte hat immer mehr den Schrecken verloren. Also die Krankheit hat für mich den Schrecken verloren. Aber ich gehe davon aus und hoffe jetzt, dass du dich nicht angesteckt hast. Ich habe mich nicht angesteckt bis heute. Und wir haben ein 10 Monate altes Kind, das auch negativ ist. Mhm. Mhm. Na, mittlerweile. Also wir haben... es ist einfach gut gegangen. Es ist einfach gut gegangen. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Es hätte ganz anders ausgehen können, obwohl ich jedes Mal bei jedem 3-Monats-Check, und das waren jetzt einige in diesen letzten 3 Jahren, immer drauf gefasst war, weil ich habe mich ja auch immer mit testen lassen, immer drauf gefasst war, dass mir die Ärzte nach einer Woche nach dem Blutabnehmen sagen, ja, passen Sie auf, wir haben da was gefunden. Moment, das heißt, du schläfst immer noch ungeschützt mit ihr? Natürlich. Wieso natürlich? Ja, weil ich meine, wir haben mittlerweile ein Kind, wir haben einfach, ich liebe einfach diese Frau. Ich bin ja gut, aber deswegen musst du dich ja nicht in eine tödliche Krankheit manövrieren, auch wenn du sie liebst. Ja, aber ich kann das nicht erklären vielleicht. Das ist die einen mögen sagen, das ist riskant oder blöd oder dumm. Ich will dir sagen, Simon, ich finde das auch verantwortungslos. Ihr habt ein Kind gemeinsam. Deine Frau ist an dieser Krankheit erkrankt. Man kann heute viel machen und Gott sei Dank kann man sie stabilisieren. Mhm. Stell dir mal vor, du kriegst es jetzt auch noch. Und wie das Unglück so will, ihr werdet beide schwerst krank und sterbt früher als üblich für dich und deine Frau. Mhm. Dann bescherst du deinem Kind 2 Kranke oder unter Umständen Verstorbene, jetzt im Extremfall mal Elternteil. Ja, ja, ja, ja. Ja, da hast du sicherlich recht. Ne? Also Offenheit mit der Krankheit, da läufst du mit mir offene Türen ein. Und ich finde, natürlich, was für eine Frage, kann und soll man mit einem HIV-positiven Menschen auch zusammen sein. Und man kann ihn lieben. Man kann das gesamte Spektrum der Liebe erleben. Man muss nur offen, finde ich, auf einige Sexualpraktiken verzichten. Ja, das ist sicher richtig und wir haben das sogar zwischendurch auch, also sie hat dann sogar später, was ja eigentlich ein bisschen ein Widerspruch in sich ist, sie hat dann selber später mal zwischendurch gefordert, na schütz dich doch. Ja, ich wundere mich, dass sie das überhaupt zulässt. Ja, ja. Wenn ich sie wäre, würde ich das nicht zulassen. Ja, sie hat es dann auch zwischendurch gemacht und auch das, genau das Argument mit dem Kind hat sie übrigens auch gebracht. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Das hat sie auch gebracht. Sie hat gesagt, einer von uns muss gesund bleiben. Ne? Das stimmt, ja. Also, die Liebe in Ehren, Simon. Ich bin immer beeindruckt, was Menschen aus Liebe tun. Aber manchmal ist der Übergang zur Leichtfertigkeit oder zur Dummheit, wenn man liebt, sehr... sehr schnell getan. Ja, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht, ja. Das stimmt, ja. Aber sehr nett, dass du so offen uns das erzählt hast. Und ja, gerne. Das ist ja immer ein Thema, das natürlich jeden beschäftigt, wenn er in die Situation kommt. Natürlich, klar. Wie würde ich reagieren? Und es ist auch so, dass ich da noch nie drüber geredet habe. und es doch mir immer irgendwie ein Bedürfnis war, doch mal drüber zu reden. Das habe ich dann hier mit mir getan. Du hast noch nie mit einem guten Freund oder so darüber gesprochen? Ja, okay, nee, also genau wie es abgelaufen ist, habe ich keinem erzählt. Mhm. Also, dass sie das da nicht gesagt hat und so, das habe ich keinem erzählt, weil ich wollte sie nicht in schlechtes Licht rücken. Mhm. Wie gesagt, aber ich gebe dir da voll recht und ja. Ich würde mir man wünschen, muss einfach klüger agieren in der Zukunft, dann vielleicht doch, dass man wirklich sagt, okay, jetzt ab jetzt wird einfach geschützt miteinander geschlafen, weil, wie du schon sagst, ein Kind zuliebe dann auch. Ne? Also, und sei froh, es ist ein großes Glück, dass es bisher gut gegangen ist. Ja, die Ärzte sagen ja bei ihr, das ist ein ganz besonderer Fall bei ihr irgendwie. Also ich meine, wir wissen ja alle, dass es nicht bei jedem so toll läuft, aber sie verträgt die Therapie so super, sie nimmt sie auch regelmäßig, ganz diszipliniert und sie hat also Top-Werte. Die Werte hat noch nicht mal ein Gesunder, also von den Blutwerten her. Jahrelang schon unter der Nachweisgrenze und ist schon 17 Jahre lang positiv. Ne? Dennoch würde ich mir wünschen, dass ihr das so macht, wie du es gerade formuliert hast. Ja, das stimmt. Stimmt, ja doch. Ja, also dieses Gespräch hat mir jetzt auch nochmal so ein bisschen gezeigt, dass es doch richtig wäre, ja. Richtig ist. Simon, alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Domian, übrigens darf ich noch eins kurz sagen. Sehr gerne. Wir haben uns 1998 im Zug getroffen. Nein. Oder du bist eingestiegen. Ich war Soldat. Ich war in Tarnfleck, in Uniform. Haben wir geredet miteinander? Da habe ich dich gefragt, weil ich war komischerweise einer der wenigen im Waggon, die dich erkannt haben. Ja. Weil ich schon deine Sendung von 95 angucke. Ja. Und dann habe ich dich angesprochen und du hast dich dann auch in der Nähe, gleich in der Nähe von mir gesetzt und dann habe ich dich, ich habe meinen Mut zusammengefasst und habe dich gefragt, ob ich mich zu dir setzen kann. Ja. Und dann haben wir uns eine Stunde unterhalten. Ach, guck mal. Ich hab's das nicht war 1998. Ja, es ist so lange her, entschuldige, ich habe das jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Ich hoffe, es war eine nette Unterhaltung. Es war sehr schön und ich erzähle das jedem, mit dem ich über dich rede. Das ehrt mich. Das freut mich, Simon. Ja, war wirklich toll. Okay. Vielen Dank. Alles Gute, Simon. Danke. Tschüss. Ciao. Und, Autogrammkarte natürlich, aber da werde ich ja angerufen. Wir rufen dich nochmal, genau. Du kennst es. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Okay, tschüss. So, ihr Lieben, ich möchte jetzt an dieser Stelle einen ganz großen Glückwunsch formulieren, denn jetzt so seit gut einer Stunde hat, zumindest für mich ist es der größte Entertainer-Sänger, den wir in Deutschland haben, hat Geburtstag. Udo Jürgens. Udo Jürgens ist 80 Jahre oder wird heute 80 Jahre alt und für mich ist Udo Jürgens ein absolutes Phänomen im deutschen Unterhaltungsgeschäft oder im deutschsprachigen, muss man ja sagen, im deutschsprachigen Unterhaltungsbusiness, der heute noch die jungen Leute zieht und eben seine alten Fans von früher behalten hat. Ich war vor 2 Jahren, glaube ich, oder 2, 3 Jahren hier in Köln in der Arena vor, ich weiß nicht, 12.000, 13.000 Menschen und habe seine Show gesehen und für sein Alter war das wahnsinnig. Was heißt für sein Alter? Er hat ja so gemacht, wie er es immer gemacht hat, wie er es früher auch gemacht hat. Also, lieber Udo Jürgens, wenn du uns irgendwo zuhörst oder zuschaust, herzlichen Glückwunsch, alles, alles Gute und bleibe uns noch lange erhalten und geh auf die Bühne, solange du Lust hast und solange das Publikum dich liebt. Alles Gute. So, hier ist Dirk. Dirk ist 21. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Schön mal mit dir zu sprechen. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir, Dirk? Ja, also bei mir geht's, ich möchte mit dir über meine sexuelle Neigung sprechen, über eine sehr spezielle. Mhm. Ich betone sehr spezielle, weil ich selber nach reichlicher Recherche noch nie darüber was gehört oder gelesen habe. Ja, darüber wollte ich mit dir sprechen. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil wir hier ja schon so viel gehört haben, ob ich es schon mal gehört habe. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin auch jahrelanger Domian-Fan. Also ich habe sehr viele Sendungen verfolgt und auch viele Sendungen, die ich damals nicht gucken konnte, schaue ich in Retrospektive nochmal an. Also ich habe es bis dato nicht gefunden. Aber vielleicht hast du davon ja schon gehört. So, jetzt sind wir gespannt. Ja, also es geht darum, dass ich scharfe Substanzen, besonders Chili-Schoten, dass ich die in mein quasi Liebesleben bzw. Sexleben einbaue. Scharfe, also, scharfe Substanz? Ja, also in Form von Chilis. Also gibt es mehrere Sorten und zwei Sorten, Chilisorten, die ich besonders bevorzuge. Also in erster Linie Chili, sonst nichts? Genau, genau. Also ich habe, es gibt auch noch andere Substanzen wie bestimmte Zimtsorten oder Minze, damit habe ich es auch schon ausprobiert. Da ist Minze ja harmlos gegen Chili, ne? Ja, natürlich, natürlich. So, das beziehst du in dein Liebesleben ein? Genau. Erklär mal. Also, es liegt daran, also ich esse schon, seit ich ziemlich klein bin, sehr gerne scharfes Zeug. Mhm. Einfach, weil ich die Küche mag. Ich mag sehr würziges Essen, sag ich mal. Mhm. Und habe einen sehr guten Freund, mit dem bin ich regelmäßig Currywurst essen gegangen. Jahrelang. Mhm. Immer bei der gleichen Bude, bei mir, wo ich früher aufgewachsen bin. Mhm. Und unser, sag ich mal, Currywurstverkäufer, der hat immer ganz bestimmte Chilisorten. Und irgendwann dachte ich, ich kaufe mal bei ihm eine, weil diese Pulver gibt es so im Handel normalerweise nicht. Die gibt es teilweise im Internet, habe ich dann später rausgefunden. Ja, und dann habe ich. Ach so, als Pulver hat der genau, das gehabt. Ja, genau, erstmal als Pulver, genau. Mhm. Und dann habe ich dieses Chili-Pulver gekauft und habe das mit nach Hause genommen und habe damit gekocht. Also selber koche ich auch sehr gerne. Und mir ist beim Kochen ein kleiner Fehler unterlaufen und ich habe mir, den klassischen Fehler, ich habe mir ins Auge gefasst. Mhm. So, und nachdem ich mir ins Auge gefasst habe, habe ich dieses Brennen gespürt und im ersten Moment war ich natürlich total erschreckt, aber habe dieses Brennen dann nach mehr, vielleicht 6 Sekunden oder so als sehr wohltuend empfunden und es hat mich total erregt und ja, dann habe ich irgendwann damit rumprobiert und habe das zum Beispiel unten an meinen Penis zum Beispiel rangemacht, dieses Pulver zunächst, was mir nicht so gefallen hat. Ja. Und dann kam ich irgendwann zu den frischen Chilis, sage ich mal, den Früchten. Mhm. Den Schoten? Den Schoten, also eingelegt und uneingelegt. Mhm. Und die habe ich dann zum Beispiel zerhackt und die Kerne aufgemacht, weil da drin befindet sich das Capsaicin, also der Schärfestoff quasi. Mhm. Und habe das, ja, quasi unten entweder erstmal in den Intimbereich geschmiert oder vorne an den Penis oder sowas. Mhm. Und dann auch irgendwann meiner Freundin davon erzählt. Also ich habe eine sehr lange sexuelle Beziehung zu einer Frau und habe ihr davon erzählt und die war natürlich im ersten Moment sehr, naja, irritiert und hat auch gesagt, warum machst du das und wollte die Ursachen und so davon erforschen und ich muss dazu sagen, ich bin normalerweise überhaupt nicht masochistisch veranlagt, weil eigentlich ist ja Schärfe nur ein Schmerzempfinden, aber hab ihr davon erzählt und dann haben wir das tatsächlich zu zweit auch mal ausprobiert. Das heißt genau, was habt ihr da gemacht? Also wir haben dieses Chili, also ein bisschen Öl genommen, ein ganz normales Olivenöl und diese Chilis zerhackt und diesen, sag ich mal, Brei oder wie man es nennen mag, uns dann im Intimbereich verteilt und das quasi zusätzlich wie ein Gleitgel benutzt, wie man es nennen mag. Und das ist halt eine sehr große Hitze und Wärme, die da entsteht. Ja, geht man nicht die Wände hoch vor Schmerz? Das ist Trainingssache, also sag ich mal Gewohnheitssache. Ich war es ja schon gewohnt, dadurch, dass ich da, wenn man so sagen mag, an mir selber sehr viel rumexperimentiert habe. Aber sie hatte auch am Anfang sehr große Angst und so und vor dem Gefühl auch. Aber für sie muss es dann, wie hat sie es denn empfunden? Sie hat es auch als angenehm warm, heiß, also wirklich heiß empfunden. Mhm. Also und ich weiß nicht, wir sind da wie in Ekstase gewesen und ich glaube, durch dieses gemeinsame Anstacheln wurde das dann noch zum schöneren Prozess. Ich kann's ganz schwer erklären. Also dieses extrem scharfe Öl wurde dann natürlich auch in die Vagina eingeführt. Genau, ein Teil davon, ja. Teil. Also das meiste wurde außen verteilt, weil ich ihr nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen wollte quasi. Wie weit hast du denn an dir noch experimentiert? Bisher habe ich mir das so vorgestellt, dass du deinen Penis einreibst damit und massierst mit diesen Sachen, was schon schlimm genug ist. Eichel ja eben auch. Was hast du noch gemacht? Also du fragst perfekt, also weil genau das ist der Punkt. Und zwar habe ich eine bestimmte Chilisorte, die ich sehr stark bevorzuge. Es gibt eine thailändische Chilisorte, die heißt Piri Piri. Mhm. Und es gibt noch eine bestimmte Habanero-Art. Und diese Piri Piri-Schote zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr lang und sehr dünn ist. Und diese Schote, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also ich habe masturbiert, ganz normal. Und habe dann diese Chilischote irgendwann genommen. Sag's nicht. Ja, doch, sag's. Ich ahne es gerade schon. Du ahnst es. Ich habe sie mir in den Penis eingeführt. Ja. In den Penis rein. Wie lang ist die? So lang? Ich habe hier einen Kuli. Ist die Schote so lang wie ein Kuli? Ich schätze mal, nee, nicht ganz. Also, nicht ganz, also ein Dreiviertel. Ich schätze mal so 8 Zentimeter, 9 Zentimeter vielleicht. Also nicht, also es geht nicht in die komplette Länge des Penises rein. Es gibt auch größere Schoten, die sind dann schon so 14, 15 Zentimeter, 16 Zentimeter lang. Und ja, und dieses Gefühl hat mich total gepackt. Also abgesehen davon, dass ich mir das als extrem schmerzhaft vorstelle, ja. Schadet man denn der Harnröhre damit nicht? Du fragst perfekt, also wieder. Es war so, dass ich dann damit rumexperimentiert habe, mit dieser, sag ich mal, Penetration. Mhm. Und irgendwann habe ich dann, wie gesagt, eine größere Chili von 15, 16, 17 Zentimeter genommen und die eingeführt. Und bei diesem Vorgang, während ich das eingeführt habe, habe ich schon gemerkt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Und ich hatte sehr plötzlich kalte, nasse Hände und habe einen Schweißausbruch bekommen. Und noch bevor ich irgendwie reagieren konnte, bin ich ohnmächtig geworden. Vor Schmerz wahrscheinlich, oder? Ja. Es sind ja eigentlich nur Nervenknäuel, was da unten ist. Mhm. Und es war einfach zu viel. Ja, genau, die Harnröhre. So, du hast es ja so tief eingeführt. Wer weiß, wo das... Ich weiß gar nicht, wie das anatomisch da aussieht, wo du da ranstößt oder... An die Harnröhre, ja. Also durch die Harnröhre bis zur Harnblase quasi. Bis zur Harnblase, genau. Ja, genau. Und das Problem war dann, also ich bin dann aufgewacht oder wieder zu mir gekommen. Ich habe ja nicht wirklich geschlafen. Das hat der Vorgang, ich schätze, 6 Minuten hat das gedauert. Aber spätestens dann wäre ich zum Arzt mit Blaulicht gefahren. Ja, genau. Das habe ich getan. Ich habe die Chili entfernt. Ich habe auch geguckt, ob da irgendein Teil abgebrochen ist oder was zurückgeblieben ist. Lass mich kurz zwischendurch fragen, wenn man die entfernt, wenn du die rausziehst, ja. Wie lange hält dann dieser Schmerz, dieser brennende Schmerz noch an? Es kommt auf die Chilisorte drauf an. Sagen wir mal, es ist eine sehr scharfe Chilisorte. Ja, bis zu 2 Stunden, boah. 3 Stunden. So, okay, du hast es rausgezogen und jetzt nach zum Arzt. Nach dem Urinieren ist das Teil fast immer weg. Tut das Urinieren denn da nicht unglaublich Nein. weh? Nein, ist wohltuend. Ziemlich angenehm eigentlich, muss ich sagen. Okay, erzähl weiter beim Arzt. Okay, also ich habe es dann rausgezogen, mich angezogen und habe den Notarzt gerufen, weil ich ziemlich zittrig war und schwach irgendwie. Habe dann erstmal 1 Liter Wasser in mich reingeschüttet, um irgendwie wieder klarzukommen. Und dann Blaulicht natürlich, Krankenwagen kam und ich wohne sehr in der Nähe vom Krankenhaus. Ist ja auch ein bisschen peinlich, ne, wenn man dem Notarzt sagt, ich habe mir gerade in meinen Schwanz eine Chilischote geschoben. Ja, es war sehr unangenehm. Und der Arzt, der Rettungsfahrer, sag ich mal, der Sanitäter, der hat so cool reagiert, der meinte, ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, die kennen das, die Jungs kennen das. Nur eingeladen und dann sind wir ins Krankenhaus. Notaufnahme, so, dann lag ich da und hatte noch ziemlich starke Schmerzen und war, wie gesagt, noch ziemlich zittrig. Dann erstmal Infusion, wie man es kennt, um erstmal wieder irgendwie den Kreislauf zu stabilisieren. So, und hab dann im Krankenhaus übernachtet, das war mitten in der Nacht, als ich das gemacht habe, übrigens, also so 3 Uhr nachts oder so, nach deiner Sendung. Und dann am nächsten Tag hatte ich ein Gespräch mit dem Arzt, ziemlich lang sogar, und der Arzt hat mich dann erstmal gefragt. Ja, jetzt interessiert mich, wie der Arzt das beurteilt, genau. Welche Folgen das haben kann. Also der Arzt war sehr sympathisch, aber hatte auch ein bisschen irgendwie so Oberlehrerzüge, sag ich mal, und hat den warnenden Finger sofort erhoben. Nämlich? Und gesagt, dass man die Harnröhre, wenn zum Beispiel die Chili, ich habe sie jetzt nicht aufgeschnitten, was natürlich fatal gewesen wäre, wenn zum Beispiel das pure Fruchtfleisch da irgendwas berührt oder die Kerne. Wenn ein Kern zum Beispiel zurückbleibt und sich das entzündet, kann die Harnröhre sehr großen Schaden nehmen und man kann inkontinent werden. Natürlich will ich als... Das sollte die Warnung sein. Ja, natürlich will ich als 21-Jähriger nicht mit Windel rumflitzen und... Ja, das ist der Spaß nicht wert. Genau. Und dann war ich noch 2 Tage im Krankenhaus, weil das hat ziemlich lange gedauert, um alle Reste zu entfernen. Und also da waren nur Reste drin? Ich hab einen Katheter dann bekommen am nächsten Tag. Also einen Katheter, der es so durchgespült hat. Also es war nachweislich noch irgendwelche Reste von der Schote im Penis? Ziemlich kleine Reste und Dreck und was weiß ich. Hast du es denn danach nochmal gemacht? Ja, also es war dann so, dass ich dann natürlich sehr geschockt war und vor allem durch den Aspekt, dass man inkontinent werden kann oder sogar impotent werden kann, habe ich dann gesagt, okay, ich lasse das. Ich habe es auch meiner Freundin gesagt, so, wir lassen das und habe ihr davon erzählt. Und sie war natürlich total sauer auf mich, dass ich so weit gegangen bin. Also der goldene Mittelweg ist doch, ihr könnt euch damit einreiben mit dem Zeug, aber es nicht in die Harnröhre zum Beispiel einführen. Genau, ich meinte dann aber ganz oder gar nicht, weil ich die Angst hatte, dass ich sonst wieder... wieder darauf Lust bekomme, oder? Ach, und das heißt, du verzichtest ganz drauf? Ich habe es 1,5 Monate geschafft. Ja. Und nach diesen 1,5 Monaten war ich bei einem großen Familienessen, mit Freunden auch. Und es gab was sehr, sag ich mal, Pikantes zu essen. Und schon kam die Fantasie, es kam das Gefühl, es hat fast schon, als hätte ich wirklich gerade tun. Es hat schon so angefangen zu kribbeln und was weiß ich. Und dann habe ich es wieder gemacht, Also nicht ganz so extrem. Ich habe natürlich ein bisschen mehr aufgepasst. Mhm. Und auch noch ein zweites Mal. Und bei diesem zweiten Mal bin ich erneut ohnmächtig geworden. So, aber ich glaube, jetzt ist gut, ne? Oder? Ja, genau. Ja. Und beim zweiten Mal bin ich aber nicht ins Krankenhaus. Mhm. Ich habe sehr viel getrunken, habe dann uriniert und Milch soll ja auch helfen, auch im Inneren des Körpers, habe ich gehört. Aber das sind jetzt zwei heftige Warnschüsse, finde ich. Ne? Dass du dir wirklich bei allem Verständnis für Schweinereien, da ist die Grenze. Wenn es um deine Gesundheit geht, um deine Potenz, Mensch, du bist 21 Jahre, stell dir vor, du wirst inkontinent oder nicht mehr potent, würdest du dich schwach ärgern hinterher, dass du sowas gemacht hast. Ja, mehr als das. Und jetzt, wie gesagt, es war alles vor 3 Monaten, diese ganzen letzten Vorfälle, sag ich mal, die letzten Experimente. Seitdem komme ich ganz gut klar und mache es nicht mehr. Und ich mache auch sowohl mit meiner Freundin, wir klammern das Thema komplett aus. Wir haben zwar nochmal drüber geredet, ob ich nochmal Lust darauf hätte oder sowas. Ja. Und ich kann auch nach wie vor scharf essen, ohne groß Lust darauf zu bekommen. Wir nennen dich jetzt immer den Chili-Man, Dirk. Chili-Man. Ja, aber es ist nicht ganz so chillig, die Aktion, ne? Nee, ist mir schon klar. Es ist wirklich... Also, es ist bitte nicht zum Nachahmen empfohlen. Nee, ne? Auf keinen Fall. Dirk hat das gerade ausführlich erklärt. Ja, und ich wollte auch gerade deswegen, wollte ich auch anrufen, weil ich vor so ein, sag ich mal, es war ein Selbstexperiment. Also, man hat davon nichts gehört, man wusste nicht über die Folgen Bescheid. Ich bin da ganz blauäugig und dumm irgendwie rangegangen. Was meinst du, was gerade diesen Bereich der Erotik und Autoerotik für Selbstexperimente gemacht werden? Ja. Das ist Wahnsinn. Da haben wir ja auch schon viele Stories gehört. Jetzt haben wir eine Chili-Geschichte von dir gehört. Ja, in der Tat, so habe ich es noch auch noch nicht hier erzählt bekommen. Ja, gut. Lieber Dirk, dann hoffe ich, dass es wirklich sein lässt, zumindest in der krassen Form. Ja, auf jeden Fall. Denn wir wollen dich potent und gesund. Vielen, vielen Dank, Domian, für deine netten Worte und du machst eine super Sendung. Ich guck's immer, wenn ich kann, wenn ich nicht arbeiten muss. Dankeschön. Und ich versuche stark zu bleiben und ich bin mir sicher, dass ich es schaffe. Danke, dass du es uns erzählt hast. Alles Gute. Danke. Tschüss. Mach's gut, Domian. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Evelyn, 69. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hallo Evelyn, ich freue mich, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, erstmal. Ich bin ja richtig geschockt gewesen, wie mich deine Kollegen angerufen haben. Die haben dich dann zurückgerufen, genau, nachdem du dich vorher gemeldet hast. Fand ich toll, ja. Fand ich toll. Du bist aus Berlin. Ich bin aus Berlin, Mann. So, hört, ne? Das ist schön. Ich versuche mal Hochdeutsch. Nein, bitte nicht. Berliner ruhig weiter. Du weißt ja, ihr wisst das, ich mag das. Ich weiß, man muss sich ja so vieles anhören, wa? Das ist ja sagenhaft. So, jetzt erzähl, weswegen du angerufen hast. Ja, ich habe eigentlich angerufen wegen deiner ersten Frage, die du gestellt hast. Ah, der IMA. Wegen Jauch. Wegen gestern, genau. Wegen gestern Abend, ja. Du hast die Sendung gesehen? Ich habe sie gesehen und ich war so entsetzt. Warum? Ja. Wie soll ich da anfangen? Die saßen ja nun in ihrer Runde da, Bosbach und Buschkowski und die anderen beiden, weiß ich ja, der Iman, der saß da noch und der noch ein Typ. Ja, und eine Kollegin vom Spiegel. Irgendeiner vom Staatsschutz oder so, ich weiß jetzt nicht. Nee, eine Kollegin vom Spiegel, eine Redakteurin. Ja. Naja, und Jauch selbst, ne? Ja, und dann ging es ja los, Jauch hat ja nun gefragt und dies und das und da hat ja dieser Iman, der hat ja nur gesprochen, nur Mist von sich gegeben, aber absolut nur Mist. Bosbach hat ja dann losgelegt, der Mann ist ja fantastisch, der wusste ja nicht mehr, was Sache war, also zum Schluss, ich sag's mal so, Jauch hat ja kaum was gesagt. Ja, der hat ja auch nicht mal reingegangen und hätte dem mal das Wort mal verboten, dem Iman. Mhm. War nicht möglich. Der hat geredet, ununterbrochen, nur Mist geredet, ja. Herr Schopp, ich will mal was sagen, Evelyn. Das Geschickte bei ihm war ja, dass der sich sehr gut verkauft hat und dass der schlecht angreifbar war. Der hat sich ja als der beste Mensch verkauft. Na, das sowieso. Ne? Das machen die doch immer. Ja, das heißt, du hast dem das gar nicht geglaubt. Ach, überhaupt nicht. Der kam mir ja vor wie ein Zwölfjähriger, ja? Ja. Wie so ein Kind, ja, was nur bettelt. Na, wir sind doch gar nicht so schlimm, ja? Ich muss auch sagen, ab einem bestimmten Punkt ist er mir wahnsinnig auf den Geist gegangen. Aber wie? Weil er nur redet und laberte und laberte und laberte. Ja, ja. Und die anderen gar nicht mehr zu Wort kommen. Selbst Bosbach, der nun auch ein guter Rhetoriker ist, ne, hat dann Bosbach, irgendwann... Der war so fertig gewesen und Buschkowski hatte schon seine Hände über den Kopf gehabt, ja. Der konnte auch nicht mehr und ich habe hier auf meinem Sofa gesessen, alleine. Ich bin ja nun mal alleine, ja. Und habe immer vor mich hingesäuselt, Mensch, halt endlich die Fresse. Also ganz ehrlich, ja. Er wollte alles in ein gutes Licht rücken, was den Islam anbelangt, aber ich glaube, er hat den Moslems in Deutschland keinen guten Dienst überhaupt erwiesen. Nicht, überhaupt nicht. Nein, nein. Hast du den letzten Satz mitgekriegt, was er denn gesagt hat über die Frauen? Mal. Ja, aber was hat er gesagt? Na, da hat er doch gesagt, wie die Frauen sich zu verhalten haben. Und vor allen Dingen müssen sie ja immer, wenn sie irgendwo hinwollen, müssen sie doch unbedingt ihre Männer fragen. Ja, aber das war ja ganz, das hat die Redaktion eingespielt, das war eine Aufnahme. Und da hat er ja ganz geschickt geantwortet und hat gesagt, das Video ist 10 Jahre alt, ich habe dazugelernt. Der hat überhaupt nicht zugelernt, gar nicht. Der hat sich nur so verkauft, wie du so sagst. Ja, ne? Der hat nicht. Und das Einzige, was Jauch gesagt hat, sagen Sie mal, die Leute, die hier unten sitzen, dass die klatschen, haben sie sich die alle mitgebracht, ja? Das war das Einzige, wo Jauch sich mal eingemischt hat, um mal was Negatives zu sagen gegenüber dem Iman, ja? Mich hätte mal interessiert, was er geantwortet hätte auf die Frage, steht für Sie das Grundgesetz über der Scharia? Er hat sich ja mal rausgehalten, der hat ja nicht eine Frage beantwortet. Mhm. Und das ist ja typisch für die Leute. Die sagen, die geben ja überhaupt keine Antwort auf Fragen. Wenn ich fragen darf, aus welchem Stadtteil in Berlin rufst du an? Friedrichshain. Seid ihr da auch sehr schon konfrontiert mit dieser Problematik? Es wird nicht viel gesprochen darüber, aber wir haben hier sehr viele, ich sag mal so, sehr viele Moslems. Da kann man nicht so unbedingt sehen, den sieht man das ja sowieso nicht an, ne? Mhm. Aber wie sie nun, wie ihre Meinung so sind, ne? Die sind einfach nur, laufen hier rum, manche kommen hier an mit ihrer Bärte und so weiter, aber die sprechen uns nicht an, noch nicht, mich sollte keiner ansprechen, ich würde vorbeigehen, ich würde mich gar nicht einmischen oder so, das ist mir einfach zu blöd, ja. Jetzt hast du eine kritische Meinung zu diesem Mann, ja, der da gestern aufgetreten ist. Was ist deine grundsätzliche Meinung über den Islam? Ja, meine Meinung zum Islam. Der Islam ist eine Religion, Christen sind eine Religion, Juden sind eine Religion. Ich bin ganz ehrlich, Maya, ich halte nichts von Religion. Ach so, grundsätzlich nicht. Kommt mir vor wie im 4. bis 8. Jahrhundert hier. In den letzten Jahren ist ja hier in Deutschland sehr viel nur über Moslems gesprochen. Und jeder, egal wo man irgendwas liest, steht dann dahinter Moslem oder Christ. Mhm. Ich begreife es nicht mehr. Ich begreife es einfach nicht mehr und ich hasse das mit der Zeit. Warst du mal in deinem Leben Christin früher? Ich war bis zum 18. Lebensjahr Christin. Also was heißt Christin? In der Kirche. Ich war damals in der Kirche und dann bin ich ausgetreten, schon wie ich 18 wurde. Ne? Ja. Weil ich sag mal so, ich glaube nicht an dem ganzen... Ja, ich bin Realist. Ja, alles was. Ich bin mit Anfang 20 ausgetreten. Du bist mit 20 ausgetreten? Mit Anfang 20 so. Ach so. Ich hatte dann ein gutes Gespräch gehabt mit meinem Vater, weil mein Vater ist Atheist und meine Mutti war Katholikin, ne? Mhm. Und wir hatten aber nie immer irgendwie über sowas gesprochen, gar nicht. Ich bin zwar eingesegnet worden in der DDR, ne? Hatte natürlich auch Repressalien dadurch, wa? Ja, klar, natürlich, so war es. Ja, das war mir egal. Ich habe ja auch die DDR gehasst, ganz schlimm. Also ich merke schon, du bist eine sehr engagierte Frau, mit dir können wir uns über alles unterhalten, letztendlich. Genau, alle Gebiete, mich interessiert alles, sag ich dir, alles. Evelyn, aber ich wollte ich habe ja zu dem Imam aufgerufen und da hast du jetzt klares Statement gesagt, dafür danke ich dir sehr herzlich. Ja, und da wollte ich nur noch einen Satz sagen. Udo Jürgens, die haben heute gezeigt im ARD, haben sie gezeigt nochmal Udo Jürgens, sein ganzes Leben so, also nicht sein ganzes Leben, aber zumindest wie er hochgekommen ist, ne, wie er seine Lieder und so weiter. Und danach kam ja wieder der Spielfilm, ne? Ja, die Verfilmung seines Lebens. Ja. Magst du ihn auch, Udo Jürgens? Der ist Wahnsinn, der Mann. Ein toller Kerl, ne? Wahnsinn. Ich war an vielen Konzerten hier in Berlin bei gewesen und so. Ich habe seine Bücher, ich habe seine Schallplatten. Ja. Meine Mutti hat damals, wie sie nach dem Westen fahren konnte, wie sie denn Rentnerin wurde, die hatte immer Angst gehabt, ja, mir ein Album mitzubringen, ja. Weil ich sie immer drum gebeten hatte, Mutti, bringst du mir ein Album mit? Mensch, wenn ich dann kontrolliert werde und so, naja, dann lass es sein. Ich will ja nicht, dass er ein Knast ist. Das ist ja ganz irre. Er geht ja jetzt wieder mit 80 Jahren auf Tournee. Ah, der geht ja los jetzt. Und soweit ich gehört habe, sind ganz viele Riesenhallen schon wieder ausverkauft. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ich liebe den Mann. Ich liebe den Mann. Evelyn, danke für deinen tollen Anruf. Ja. Schöne Grüße nach Berlin und vielleicht auf ein nächstes Mal. Wäre wunderbar. Wäre wunderbar. Aber noch ein Satz. Der Typ, der vorher angerufen hatte, ja? Ja. Mit dem, also wenn ich Arzt gewesen wäre, ja? Ja. Ich hätte den nicht behandelt. Naja, gut, so hart wärst du nicht gewesen. Ich bin nämlich Krankenschwester, weißt du, und wie ich das gehört habe, ich dachte, kann man nur so dämlich sein. Ich glaube, du bist so ein Typ, rau, aber herzlich. Ne? Genau. Ja, so. Evelyn, danke für den Anruf, alles Gute. Okay, ich danke dir auch. Tschüss. Ganz herzlich. Tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr haben wir, ihr Lieben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir wie immer ein Thema, das wisst ihr. Und das Thema heißt Geschwisterliebe. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die eine ganz besonders innige Beziehung zu ihrem Bruder oder ihrer Schwester haben. Und aus dieser innigen Beziehung sind vielleicht ganz tolle Ereignisse schon hervorgegangen. Und ihr habt ganz tolle Erlebnisse mit eurem Bruder oder eurer Schwester gehabt. Dann möchte ich gerne mit Geschwistern reden, die wie Partner miteinander zusammen sind, die auch Sex haben. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, bei denen die Geschwisterliebe ja sich ins Gegenteil verkehrt hat, nämlich in Geschwisterhass. Vielleicht ist irgendwas ganz Schlimmes vorgefallen, sodass ihr euren Bruder oder eure Schwester bis auf das Messer hasst. Wenn ihr mit mir gerne darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung ab 0 Uhr an. Freitemennacht jetzt und weiter geht's mit Jasmin und Jasmin ist 34. Guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Domian. Hallo Jasmin. Ich freue mich, dass du da bist. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich mich im Februar von meinem Lebensgefährten getrennt habe. Im Februar? Und im Februar, genau. Mhm. Und wir haben ein gemeinsames Kind. Wie lange warst du denn mit deinem Freund zusammen? Wir wären jetzt quasi 5 Jahre zusammen. Ja. Und ja, ich habe mich halt getrennt und habe quasi meine 7 Sachen gepackt, Kinderwagen vollgepackt und bin halt los. Warum hast du dich getrennt? Aus mehreren Gründen. Also es war halt so, dass wir in der Beziehung halt immer wieder Stress hatten bezüglich seinen Kindern. Er hat aus erster Ehe 2 Kinder und die Trennung von seiner Frau, die war halt nicht so besonders und wir hatten sehr viel Stress wegen den Kindern halt, weil die nicht kommen durften und wenn sie da waren, dann gab es halt auch nur Stress, weil die dann keine halbe Stunde später wieder gehen wollten, weil alles irgendwie scheiße war so ungefähr und weil die Kinder halt einfach da wirklich unter Druck gesetzt worden sind von ihrer Mutter und sie hat halt da wirklich viel kaputt gemacht, was die Beziehung zwischen Vater und Kind anging. Wenn die viel kaputt gemacht hat, wieso hast du dich denn dann von deinem Partner getrennt? Es kamen halt so gewisse Sachen dazu. Wie soll ich sagen? Es war halt einfach so, dass ich immer versucht habe, ihn da zu unterstützen und das habe ich definitiv auch. Also ich habe immer gesagt, so komm, wir fahren hin, wir holen die Kinder ab, weil sie halt auch die Kinder nicht mehr bringen wollte. Ich sage, das ist kein Problem und ich habe auf die Kinder aufgepasst, ich habe die Kinder ich habe alles gemacht quasi, ne? Dann, ich habe ihn halt in jeglicher Form und Art und Weise halt unterstützt, wie es eigentlich ich glaube normal in einer Beziehung ist, nicht jede Frau wahrscheinlich machen würde für den für die Kinder, für den Partner halt. Also nicht in dem Maße, wie ich es gemacht habe. Okay, dann haben wir erstmal so eine grobe Ahnung. Nun hast du dich dann im Februar getrennt. Ja, genau. Du rufst heute an. Weswegen genau rufst du an? Es geht halt darum, ich habe mich getrennt, wie gesagt, wir haben ein gemeinsames Kind und das gemeinsame Kind wollte mein Partner unbedingt haben. Ich hatte halt damals wirklich drüber nachgedacht, das halt nicht zu bekommen, weil ich sehr lange keinen Job hatte und ich hatte halt ein Jobangebot in Aussicht und das Kind ist jetzt wie alt? Das Kind ist jetzt wie alt? Wird jetzt in knapp in acht Tagen wird er 2 Jahre alt. Ja, und du wolltest ihn nicht haben. Das heißt, du hast dann an eine Abtreibung gedacht. Genau, ich habe an eine Abtreibung gedacht. Gab es da große Streit zwischen euch beiden, dass er sagte, nein, das Kind soll zur Welt kommen? Nein, es gab keinen Streit, überhaupt nicht. Er hat halt wirklich sehr einfühlsam und sehr liebevoll mit mir halt da sehr, sehr lange drüber geredet. Also bis quasi den Zeitpunkt, wo ich hätte abtreiben müssen. Hm. Bis zum letzten Zeitpunkt quasi haben wir da auch gemeinsam Gespräche geführt. Wir waren auch bei so einer, man muss ja halt heutzutage auch zu einer Beratung hin, um Hat er dich in gewisser Weise bedrängt, das Kind zu bekommen? Nein, hat er nicht. Bist du heute froh, dass du das Kind hast? Absolut. Na gut, man muss fragen. Nein. Also kein Geld der Welt wieder abgeben. Mhm. Also egal wie anstrengend es ist und er ist wirklich manchmal sehr anstrengend, aber nein, es ist das größte Glück, was ich überhaupt habe im Moment. Gut, aber du rufst mich heute an. Warum? Weil ich einfach auch Hilfe brauche, weil ich einfach auch nicht mehr weiß, wie ich mich drehen und wenden kann, weil er halt sich nicht um das Kind bemüht. Wie? Also er wollte das Kind damals unbedingt haben und jetzt bemüht er. Er kümmert sich nicht um das Kind. Genau. Was heißt das konkret? Es heißt konkret, dass ich, wie gesagt, ich habe mich halt im Februar getrennt. Wir hatten eine Woche später hatten wir ein Gespräch. Wie geht's jetzt weiter? Wir haben sogar an dem Abend miteinander geschlafen, weil ich ihn halt trotzdem geliebt habe, als ich mich getrennt habe. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich liebe dich nicht mehr und ich gehe jetzt, weil ich einfach keinen Ausweg mehr gesehen habe, weil einfach viele Sachen auch vorgefallen sind, warum ich mich halt getrennt habe. Und, habt ihr denn das gemeinsame Sorgerecht für das Kind? Nein, wir sind nicht verheiratet. Er hat zwar die Vaterschaft anerkannt, aber wir haben jetzt nicht vor dem Jugendamt nochmal das gemeinsame Sorgerecht beantragt. Das haben wir nicht gemacht. Das liegt bei dir? Es liegt nur bei mir, genau. Mhm. So, jetzt kommt er gar nicht den Jungen abholen oder besucht ihn nicht? Gar nichts. Wie oft hat er ihn jetzt seit Februar gesehen? Ich habe ihn dreimal hingebracht und also jetzt einen ganzen Tag quasi, dass ich vormittags hin bin, dass er mittags einen Schlaf machen konnte bei seinem Vater und dann halt abends dann wieder zurück. Okay, redest du denn mit ihm darüber und fragst ihn, warum willst du den Kleinen nicht sehen? Er hatte zu mir, also bei unserem letzten vernünftigen Gespräch gesagt, dass er halt mental oder emotional nicht in der Lage wäre, das zu verpacken. Dass er halt das Kind wieder abgeben müsste. Ach so, wenn das Kind dann bei ihm war, dass er es dann wieder weggeben muss. Genau, richtig. Was ist das denn für eine krude Überlegung? Dann sollte er sich darum, ihr könntet doch eine Einigung finden, dass er ihn sogar sehr oft sieht, wenn du dem zustimmst. Ja, dem würdest du zustimmen? Tue ich auch. Ja, gut. Also dann wäre es doch wunderbar. Das sind alles meine Vorschläge. Ich meine, wie gesagt, ich hätte halt nicht hinfahren müssen oder sonst was. Ich bin auch mit Bus und Bahn hingefahren. Ich habe das Kind da hingebracht, weil unser Kind darunter leidet. Okay, also ist das eine faule Ausrede von ihm? Absolut. Ausrede. Was glaubst du, was dahinter steckt? Warum er es wirklich nicht will? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, dass ihn das definitiv mitnimmt. Das glaube ich ihm. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber warum er hundertprozentig jetzt aus dieser Nummer da diese Emotionsnummer macht, das weiß ich nicht. Oder ist er auf dich einfach sauer, weil du ihn verlassen hast? Das kann auch gut möglich sein, weil ich ihn halt unter Gründen verlassen habe, die er nicht verstehen kann. Hat er sich denn sehr um dich bemüht und dich versucht zurückzubekommen? Vorher ja. Hinterher nicht, also vorher, ja. Dann, nachdem du gegangen nachdem bist, ich, nicht mehr? Nachdem ich dann konsequent gegangen bin, nicht mehr. Nein, ich bin ja halt schon mal gegangen, aber nicht in dem Maße. Würdest du wieder zu ihm zurückgehen wollen? Ja. Ach, das würdest du? Ja, ich will ihn eigentlich wieder haben. Ich will eigentlich meine Familie wieder haben. Ja. Hast du ihm das signalisiert? Ja, das habe ich ihm gesagt. Und was sagt er? Dass das einfach nicht mehr gehen würde und dass wir nicht mehr kompatibel wären. Aber wenn du jetzt wieder zurückgehen würdest, würde das gleiche Problem, weswegen du gegangen bist, doch nach wie vor existieren? Ja, wahrscheinlich, aber ich würde halt auch auf dieses Problem quasi verzichten. Was heißt das? Du würdest verzichten? Du würdest ja, es ignorieren, oder? Ich würde einfach nicht mehr das verlangen, was ich wollte quasi. Ach so. Ich habe mich halt getrennt, weil wir eine Riesendiskussion darüber hatten bezüglich meiner Familie. Meine Familie ist halt ein Problem für ihn. Und er hat in Teilen hat er recht, in Teilen hat er wiederum auch nicht recht, beziehungsweise das Recht möchte ich mir einfach selber behalten. Ja, nun gut, du hast ja, wie du es gerade schon angedeutet hast, dich auch von ihm getrennt wegen dem ganzen Theater mit seiner Ex-Partnerin. Das war halt unter anderem auch, das waren also auch Sachen, die für ihn, also wo ich einfach gesagt habe, es kann nicht sein, dass ich halt alles mache und tue und auf den Deckel kriege. Okay, aber das käme doch auch wieder auf dich zu. Ja, das Problem oder das Thema Kinder hat sich auch erledigt. Die sind nachdem unser Sohn auf die Welt gekommen ist, waren die halt da. Ich bin aus dem Krankenhaus entlassen worden, die waren das Wochenende halt da und danach sind sie halt nicht mehr gekommen. Hm. Zwei Jahre waren die nicht mehr da. Also, wir haben zwei große Problemstellungen. Das eine Problem ist, dass er den Jungen nicht sehen will. Und das zweite große Problem ist, dass du ihn zurück möchtest, aber er nicht will. Genau. Er will jetzt nicht mehr, genau. Wir wollten das halt, wir hatten halt immer zwischenzeitlich Gespräche, wir haben miteinander geredet, wir haben uns getroffen, wir haben uns gesehen, wir haben jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben wir auch, wie kleine Teenager war ich jetzt mal geknutscht und wir hatten auch miteinander geschlafen, wenn das Kind halt quasi im Mittagsschlaf gemacht hat, haben wir unseren Spaß gehabt. Ja, hältst du es denn für, ist das so ein definitives Wort von ihm, wenn er sagt, ich will es nicht mehr? Ich glaube, im Moment ist es für ihn endgültig, weil ich vermute, dass er halt im Moment eine neue hat und er sich quasi damit tröstet. Ich kenne ihn halt zwar sehr, ich kenne ihn sehr, sehr gut. Akzeptierst du das, dass er im Moment definitiv nicht will? Oder kämpfst du? Ich kämpfe, aber ich habe auch Angst, dass ich vieles kaputt machen kann. Genau das wollte ich gerade sagen. Ich rate dir nicht zu kämpfen. Ja. Du hast völlig recht, du machst mir kaputt. Ich glaube, wenn du was kämpfen in diesem Fall bedeuten würde, dadurch mauert er noch viel mehr und die Wand wird immer dicker zwischen euch. Richtig, und das macht er gerade. Ja. Was die Frage anbelangt, ob ihr nochmal eventuell, würde ich mich komplett raushalten aus der Nummer. Und was das mit den Jungen betrifft, ich meine, dazu kannst du ihn ja auch nicht zwingen. Es ist traurig, dass es so ist, wie es ist. Aber auch da würde ich erstmal stillhalten und ihn mal kommen lassen. Lass ihn mal kommen. Ja, aber wann will er denn kommen? Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, es sind 8 Monate und unser Kind, das ist das Schlimme, er ist noch keine 2. Ja, aber du kannst ja nicht, er sagt immer so Papa, Papa halt, ja, ja, und ich kriege die Krise, Ja, ja, ja, ja. Aber du kannst ihn ja nicht dazu zwingen, dass er seinen Sohn gerne sehen möchte. Kannst du nicht. Das heißt, letztendlich ist wieder, wie in allen Dingen, hier eine kluge Zurückhaltung das Allerbeste. Denn irgendwann muss dieses Vatergefühl doch in ihm, vielleicht will er den Jungen auch nicht sehen, weil er dich dann immer sieht und du ihm auf die Nerven gehst. Kann das sein? Ich mach ja nichts. Ich sehe ja nicht so, dass ich ihn jetzt irgendwie über den Hals falle oder sonst was. Das Einzige, was mir klar ist, habe ich ihn... Nee, du musst einfach, nein, du redest, weil du, wahrscheinlich redest du zu viel, wenn du bei ihm bist. Und setz ihn unter Druck. Das darfst du nicht machen im Moment. Das mache ich nicht. Wir reden gar nicht miteinander. Mhm. Wir haben zuletzt vor original 8 Wochen miteinander geredet. Ich hatte ihn halt. Also Jasmin, ich finde, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, was eure Liebesbeziehung anbelangt, halte ich um Gottes Willen zurück. Das ist das Klügste. Und ich würde auch im Moment mich auch zurückhalten, was das Anbieten des Jungen betrifft. Das muss von ihm kommen. Ich möchte aber auch noch die Einschätzung meiner Psychologin dazu hören. Dürfen wir dich nochmal anrufen? Ja, sehr, sehr gerne. Das macht dieser irgendwie Hilfe. Ich komme einfach auch nicht mehr klar, weil ich einfach nicht mehr weiß, wie ich halt was machen soll oder reagieren soll. Einfach. Okay. Dann wird die Sabine dich jetzt anrufen und dann habt ihr auch noch im Hintergrund Zeit, das noch ein bisschen ausführlicher zu erörtern. Einverstanden? Okay, super, vielen Dank. Sehr gut, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss, ciao. Einen schönen Abend. Dankeschön, tschüss. So, und hier ist die Ruth. Die Ruth ist 69. Guten Morgen, Ruth. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Ich bin zwar etwas rau in der Stimme, erkältet, aber ich denke, es geht gut rüber. Es geht sehr gut rüber, ich verstehe dich perfekt. Ja, jetzt kommt die nächste nach Berlin, die rau, aber herzlich ist. Und du kannst mir gern Simon schicken und ich würde ihn windelweich schlagen. Windelweich. Okay. Simon war der erste Anrufer, ne, der Vater geworden ist. Genau, ganz genau. Also mir fehlen die Worte. Ja, dass er so fahrlässig mit seiner Gesundheit umgeht, meinst du? Natürlich, ich hatte der Regie vorhin im Vorgespräch kurz gesagt, was ich beruflich gemacht habe und welche Verantwortung daraus auch besteht. Und ich denke, man ist in der heutigen Zeit so aufgeklärt. Also ich meine, so kann ich nicht hormongesteuert sein als Mann, dass der Verstand aussetzt. Und vor allen Dingen nach 3 Jahren immer noch. Ja, ich finde es erstmal von der Frau unverantwortlich. Und ich hatte ja gesagt vorhin, dass ich selbst als Prostituierte gearbeitet hatte. Ach, du hast als Prostituierte früher gearbeitet? Bitte? Ich sag, du hast früher als Prostituierte gearbeitet. Habe ich 15 Jahre lang. Okay, dann ist das Thema ja für dich. Ich bin in den Beruf gegangen mit 32. Ja. Auch ohne Zuhälter, ohne Drogen, ohne Alkohol, alles. Also habe auf meine herzliche Art mein Geld verdient. Gut, Zuhälter waren die Anzeigenverlage mit den Anzeigenkosten, das war immens. Aber es kam ja dann die AIDS-Geschichte 86. Genau, da bist du voll reingeraten. Volle Pulle, ja, das sag ich dir. Und da konntest du aber wirklich Stunden arbeiten, um deine Kosten reinzukriegen. So. Aber gut, wir haben dann auch die Solidarität Hamburger Huren hier in Hamburg aufgebaut. Ja. Gut, habe ich auch Radiosendungen gemacht, bin auch hier zu Vorträgen gegangen. Mhm. Aber ich finde das unverantwortlich. Das heißt, für dich war absolutes oberstes Gesetz nur mit Gummi. Natürlich. Kein Thema. Und es noch so, wenn die, überhaupt gar kein Thema. Ich habe es auch wieder weggeschickt, auch wenn sie unhygienisch waren oder was. Kamen die denn schon mal an, die Freier, und sagten, natürlich, Mädchen, hier, wir legen dir einen 50er drauf, wir machen was ohne? Ein 50er, ein paar Hundert. Ein paar Hundert. Und mehr. Und du hast aber immer Nein gesagt. Immer Nein gesagt. Sehr gut. Stell dir das mal vor. Ja, super. So muss es sein. So muss es sein. Ja, deswegen, ich schließe mich der Berlinerin an, rau, aber herzlich. Nein, also ich hoffe, dass Simon jetzt die Sendung noch zu Ende hört. Mhm. Also wie gesagt, er sollte dann auch spätestens jetzt die Verantwortung übernehmen und an sein Kind denken. Denn vor 2 Wochen ist hier bei mir mein Nachbar gestorben. Mhm. Der war schwul, hatte sich angesteckt mit AIDS, hat auch wieder andere angesteckt und hat gesagt, warum soll ich mich schützen? Ich habe mich auch angesteckt. Gut, er hat 20 Jahre gelebt mit den Tabletten, aber es ist immerhin noch eine tödliche Krankheit. Absolut, eine hochgefährliche Erkrankung. So, und das muss mehr in die Köpfe rein. Ich kann doch meinen Spaß haben. Ich finde das... So tolle Verhüterlis, ja, gibt so natürlich. Tolle Tricks, ja, dass sie das überhaupt nicht merken, wenn man die drüber macht. Ja. Also das ist natürlich sehr gut, auch nochmal aus der Sichtweise einer Fachfrau, das nochmal so zu hören. Wo ich dich schon in der Strippe habe gerade, vielleicht noch eine andere Frage. Du bist jetzt 69 Jahre alt. Ja. Wie lange bist du jetzt aus deinem Job raus? Seit 92. 77 reingegangen. Mit 32 Jahren, also aus einer Notsituation heraus. Ja. Ich habe auch vorher solide gearbeitet und auch sehr schwer gearbeitet und bin dann, 92 rausgegangen. Ist dir der Übergang aus diesem Milieu und aus dem Job in das Rentnerdasein oder in das Nicht-Prostituierten-Dasein leicht gefallen? Ja, eigentlich schon. Weil ich muss dazu sagen, ich wurde dann auch krank. Kam dann Schicksalsschläge dazu. Ja. Somit hatte man dann andere Probleme am Hals. Ja. Und dann hätte ich natürlich die Fröhlichkeit und die Ausgeglichenheit nicht mehr an den Tag bringen können. Ah ja, verstehe. Die du natürlich brauchst für die Tätigkeit. Ja. Na, denn es ist wirklich ein sehr, sehr harter Job. Das glaube ich wirklich. Kommst du finanziell über die Runden jetzt mit deiner Rente? Nee, komme ich natürlich nicht. Jetzt gibt's Grundsicherung dazu. Ah, ich verstehe. Hast du denn früher viel verdient? Viel verdient, aber eben sehr hohe Kosten gehabt. Ich musste mich ja selbst versichern. Ja. Na, das waren Kosten. Du brauchtest kein Tagegeld, Krankenhaus-Tagegeld. Ja. Also, und wie gesagt, die Anzeigen waren ja sehr teuer. Ja, verstehe. Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran. Da brauchte man schon gar keinen Zuhälter. Ja. Ich hatte auch nie Probleme mit Zuhältern. Mhm. Liebe Ruth, ich danke dir, dass du angerufen hast und uns deine Meinung gesagt hast. Wenn er zuhört, also von mir kriegt er Popoklitsch mit Anlauf. Und er soll jetzt seinen Verstand ansetzen. Jetzt ist es noch nicht zu spät. Ne? Sehr gut. Danke dir vielmals. Alles Gute. Tschüss, Ruth. Ciao. Heute ist der Tag der resoluten Damen hier. Hier ist Heike. Heike ist 37. Guten Morgen, Heike. Hallo Domian. Hallo Heike. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Udo. Um Udo? Ach, Udo, ja. Udo Jürgens. Jetzt. Ja. Ja, erzähl. Ich bin, solange ich denken kann, Udo Jürgens-Fan. Ja. Und ja, ich freue mich auch, dass er heute Geburtstag hat und dass es ihm noch so gut geht. Und ja, dass ich ihn bald auch wiedersehe im Konzert. Das heißt, du gehst oft in seine Konzerte? Ich bin bei jeder Tournee mindestens einmal dabei. Ach, das ist ja doll. Das heißt, wie viele Konzerte von ihm hast du schon gesehen? Ach, ich bin seit 87, bin ich jedes Mal dabei gewesen. Seit 87? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Dann, ja. Und wo gehst du dann, in welche Stadt gehst du dann? Früher war ich meistens in Köln, als ja. Ich noch in Deutsch war, in der Stadthalle. Ja. Oder Sporthalle. Ja, genau. Ja, und dann war ich zwischendurch mal in Krefeld. Also ich komme vom Niederrhein und ja. Ja, meistens hier so in der Ecke. Letztes Jahr war ich mal, vorletztes Jahr in Wien. Mit einer Freundin nach Wien gefahren. Also ein richtig großer Fan bist du. Ja. Hast du ihn denn schon mal persönlich getroffen? Nein, getroffen leider nicht. Das ist leider nicht geglückt, aber wir haben miteinander telefoniert ein paar Mal. Ach, wie passiert das denn? Ich habe ihm 1992 einen Brief im Konzert abgegeben. Mhm. Und daraufhin ging dann ein paar Mal so Briefkontakt hin und her. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal so reingeschrieben, ja, ruf mich doch mal an, habe aber nie damit gerechnet, dass da was zurückkommt. Und ein paar Tage später rief er bei mir zu Hause an. Das ist wirklich, der kriegt ja tausende von Briefen, dass der überhaupt Zeit hat, die persönlich zu beantworten. Ja, und dann wobei ich sagen muss, die Briefe, das sind dann halt so seine Infobriefe, die er heute auch noch rausgibt per Internet. Mhm. Und er schreibt dann aber schon, oder hat dann bei mir zumindest immer schon so eine persönliche Zeile noch. Das ist ja toll. Was hast du mit ihm gesprochen? Damals über den Tod meiner Mutter. Mhm. Meine Mutter ist kurz vorher, also ich habe kurz vor dem Tod meiner Mutter, habe ich ihm den ersten Brief geschrieben. Mhm. Und kurz nach dem Tod meiner Mutter haben wir das erste Mal telefoniert. Das heißt, du konntest gleich mit dieser sehr persönlichen und intimen Thematik dich mit ihm unterhalten? Ja, unterhalten ist ein bisschen übertrieben, sag ich mal. Ich sag mal, ich war damals 15. Ach so. Da jetzt noch nicht so reif, dass ich, aber von ihm kam das dann so aus, hat dann sowas gesagt, so wie Eltern sterben immer irgendwann, was ich damals noch nicht so verstanden habe und auch nicht so akzeptieren wollte. Wie lange dauerten denn diese Telefonate so in der Regel? War so schon eine Viertelstunde, 20 Minuten mindestens. Also beim ersten Mal, weiß ich es nicht so ganz genau. Ich habe zwar damals in mein Tagebuch komplett alles reingeschrieben, was wir miteinander besprochen haben, aber wie lange das genau war. Und es waren jetzt ein paar Telefonate, sagtest du? Ja. Ja, ja, das ist ja doll. Was ist dein Lieblingslied von ihm? Es gibt viele. Im Moment ist es so, Das ist lustig. Ein Hardcore-Fan kann das nicht sofort sagen, ja, weil es ja, eben so viele tolle Sachen von ihm gibt. Im Moment ist das so, nicht Blut und Eis, doch Blut und Eis, das ist so von, auch aus den 90ern, ist also schon ein relativ altes Lied. Liebe Heike, dann wünsche ich dir viel Spaß bei dem nächsten, bei der kommenden Tournee, wenn du ihn dann sehen wirst, und wir drücken ihm die Daumen, dass es wieder genauso ein Erfolg wird wie die anderen Tourneen auch. Ja, das wünsche ich ihm auch. Danke, Heike. Alles Gute. Tschüss. Danke auch. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Dennis Eickmeier. Morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Sind wir wieder da für euch mit einer freien Themennacht. Schöne Nacht. Bis dahin. Ciao, ciao.